ich bin wieder mal zurück und strebe wieder mal nach Glück. Gar nicht, hält mich davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Wie wenn ich einfach durchpackt es an. Ich bin bereit für das Spotlight, verdammt. Ich bin wieder mal zurück und strebe wieder mal nach Glück. Gar nicht, hält mich davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Wie wenn ich einfach durchpackt es an. Ich bin bereit für das Spotlight, verdammt. Ich bin dieses Jahr endlich wieder da. Erschien oft, das wird das niemals was. Das ist nicht so wahr, siehst du ja. Willkommen und viel Spaß beim neuen Release mit neuesten Beats. Erzeuger des Deals zwischen Freude und Tief. Ein tolles Spiel, das bedeutet so viel. Ich bereute es nie im folgenden und Ziel. Ich bin angekommen, ich wusste, ich hab ein Land gewonnen. Nur drei Versen, ganzen Song, jetzt seh ich, was zustande kommt. Mittlerweile scheine ich die Route zu kennen. Hass und aufgestaute Wut zu verdrängen. Die Mauer zu der nächsten Stufe zu sprengen. Und währenddessen folgst du, wo du treffst. Zwei Jahre hin und her, einen Weg zu finden, war ziemlich schwer. Ließ verdammt viel hinter mir, war lang nicht mehr so inspiriert. Bin jetzt hier im vollen Rausch, viel Arbeit, aber das wollte ich auch. Jetzt tun sich all die Wolken auf und ich trete mit Stolz heraus. Ich bin wieder mal zurück und strebe wieder mal nach Glück. Gar nichts hält mich davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Wie wenn ich einfach durchpackt es an. Ich bin bereit für das Spotlight, verdammt. Ich bin wieder mal zurück und strebe wieder mal nach Glück. Gar nichts hält mich davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Wie wenn ich einfach durchpackt es an. Ich bin bereit für das Spotlight, verdammt.